Father, we pray that you bless these words. Vater, wir bitten, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're going to continue in our series on holiness. Wir machen weiter in unserer Serie über die Heiligkeit. Without holiness, we cannot see God. Das heißt, ohne Heiligkeit können wir Gott nicht sehen. The scripture says. Das sagt die Schrift. God has provided holiness for us in Christ. Gott hat dafür gesorgt, dass wir diese Heiligkeit haben können. He's given us his righteousness. Er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. As a gift. Als ein Geschenk. In salvation. In unserer Errettung. We are justified by faith in Romans 5. Wir sind gerechtfertigt aus dem Glauben, Römer 5. And so we are the children of God. Und so sind wir jetzt Kinder Gottes. And behold what manner of love the Father has given unto us that we should be called his children. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir seine Kinder heißen dürfen. He's put a spirit in us and we cry, Abba, Father. Er hat seinen Geist in uns hineingelegt und so rufen wir jetzt Abba, Vater zu ihm. And that's the holiness that's given to us. Und das ist die Heiligkeit, die uns gegeben wurde. Holiness is to be set apart. Heiligkeit bedeutet es, beiseite gestellt zu sein. And God has set us apart to be his children. Gott hat uns beiseite gesetzt, damit wir seine Kinder sein können. But there's also a practical holiness. Es gibt auch eine praktische Anwendung der there's Heiligkeit. A life that God wants us to live out as his kids. Es ist ein Leben, was Gott für uns möchte, hat, was wir einfach ausleben sollen. And without holiness in our life, we're not going to see God move. Ohne diese Heiligkeit in unserem Leben werden wir es nicht erleben, dass Gott sich in unserem Leben bewegt. If we honor God, God will honor us. Wenn wir Gott ehren, wird Gott uns ehren. Revelation chapter 3 verse 8, Jesus opens and closes doors. Offenbarung Kapitel 3 Vers 8, Jesus öffnet und schließt Türen. And I want to live a life where God is opening doors for me. Und ich möchte ein Leben leben, wo Gott mir Türen öffnet. And he's closing doors where he doesn't want me to go. Aber er schließt auch Türen genau dort, wo er nicht möchte, dass ich hingehe. And as we'll see in Ephesians chapter 5. Und wie wir gleich sehen werden im Epheser Kapitel 5. We live to please God not to become his children but because we are his children. Wir leben um Gott zu gefallen, nicht um seine Kinder zu werden, sondern weil wir seine Kinder bereits geworden Here's sind. Ephesians 5:1 in the New American Standard Bible. Schau mal hier, Epheser 5 Vers 1 New American Standard. You should say Deutsch Elberfelder. Yeah. Okay. Therefore be imitators of God as beloved children. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. In the NIV it says as dearly loved children. Als herzlich geliebte Kinder. Isn't that wonderful? Don't you just like being a dearly loved child of God? Wollt nicht ein herzlich geliebtes Kind sein, ein Kind Gottes. And the New Living Translation adds in everything you do. Und neues New Living sagt in allem was ihr tut. Okay. Okay, verse 2. Or let's go to the next slide. Okay, if we combine these versions, we come up with this. Wenn wir diese Versionen miteinander kombinieren, kommen wir dazu. Three versions together. Drei Versionen gemeinsam vereint. Therefore, be imitators of God in everything you do, because you are his dearly loved children. Daher seid Nachahmer Gottes in allem, was ihr tut. Deswegen, weil ihr ja seine herzlich geliebten Kinder seid. Because we are. Ja, weil wir das sind. Not to be loved. Nicht um geliebt zu werden. God can't love us anymore. Gott kann uns nicht mehr lieben. God doesn't love us more on our on our good day as he does on our bad day. Gott liebt uns nicht mehr in unserem schlechtesten Tag als an unserem besten. God doesn't love Mother Teresa any more than he would love the person who would lose all their rewards when they stand before him. Gott liebt Mutter Teresa nicht mehr als die Person, die vielleicht all ihre Belohnung verlieren wird, wenn sie einmal vor ihm steht. But the difference is, who is God pleased with? Aber der Unterschied ist, an wem hat Gott gefallen? As his dearly loved children. Als seine herzlichst geliebten Kinder. Okay, so pleasing God needs to be done three things: intentionally, courageously and carefully. Gott zu gefallen muss in dreierlei Weise geschehen: einfach ganz sorgfältig, mit Absicht und intentionally, ja, courageously, mit Mut, mit Absicht and carefully. Und mit sehr viel Sorgfalt. You're not going to please God if you don't do it on purpose. Wir werden Gott nicht gefallen, wenn wir es nicht auch wirklich bezwecken. It's really a life of intention. Es ist wirklich ein Leben mit Absicht. It's a life of being proactive. Ein Leben, was proaktiv ist. And number two, it needs courage. Es braucht Punkt 2 auch Mut. Because we're swimming upstream. Weil wir ja gegen den Strom schwimmen. And tonight it needs to be done carefully. Und heute Abend, es muss auch mit sehr viel Sorgfalt geschehen. Oftentimes we assume that we are pleasing God, but we actually aren't. So oft nehmen wir einfach an, dass wir Gott gefallen, aber es ist nicht tatsächlich And so. What we assume is not pleasing God may just be pleasing God. Und es kann aber auch umgekehrt sein. Die Dinge, von denen wir annehmen, dass sie vielleicht Gott gar nicht gefallen, sind genau die, die Gott gefallen würden. Would it please God if I extended the service tonight so we would all be late for the soccer game? Also würde es Gott gefallen, wenn ich den Gottesdienst besonders hinziehe, damit wir alle zu spät zum Fußballspiel kommen? Just to reveal where our hearts are at. Einfach zu offenbaren, wo unser Herz gerade steht. Just to show God how much we love you. Einfach Gott zu zeigen. Schau mal, wie sehr wir dich lieben. We love you. We're going to extend the service an hour tonight and miss the first half of the game. Wir werden jetzt den Gottesdienst ausdehnen, um einfach zu beweisen, praktisch, dass wir den ersten Teil des Sockers auch Because verpassen können. We love you. Weil wir dich ja so sehr lieben. There's some people who would do that. Da gibt es Leute, die würden das tun. And they do things in that way because they are convinced that certain things they do are pleasing to God. Und die machen diese Dinge so, weil sie meinen, dass sie damit Gott gefallen könnten. But that's why we have to think these things through carefully. Und deshalb müssen wir diese Dinge sehr sorgfältig durchdenken. Is that really pleasing to God? Ist das wirklich Gott gefällig? In 1 Timothy chapter 6, verse 17. Im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17. It says that God has given us all good things to enjoy. Da sagt Gott, dass uns alle Dinge zum Genuss darreichen. Why wouldn't God be happy that we go over and watch the game? Warum würde Gott nicht einfach darüber fröhlich sein, dass wir rübergehen und Spaß an diesem Spiel haben? Why not? Warum denn nicht? Right? To do things that are pleasing to God. Einfach Dinge zu tun, die Gott gefällig We have sind, to think through carefully. Da müssen wir die Dinge einfach sehr genau durchdenken. Now there's a story of 10 young virgins. Da gibt es die Geschichte von 10 Jungfrauen. And they were waiting for the bridegroom to come in Matthew chapter 25. Und sie warten auf den Bräutigam. Und so ist beschrieben in Matthäus Kapitel 25. And 5 of them had this idea. Und 5 von ihnen hatten diese Idee. Hey, we better take some extra oil. Oh, lass uns besser ein bisschen extra Öl mitnehmen. Because he might be late. Denn vielleicht ist er ein bisschen spät. And the other 5 probably said. Ja, dann sagten sich vielleicht. Wow, that's so offensive. Na, kleiner Moment, was soll denn das? The bridegroom is never late. Na, bitteschön, der Bräutigam wird doch nicht zu spät How insulting. Wie ist das nicht eine Sache? Why do you assume the worst of the bridegroom? Warum kannst du etwas Schlechtes von dem Bräutigam denken? We are not going to get any extra oil because we don't think he'll be late. Das ist eine Beleidigung. Wir werden doch nicht extra Öl mitnehmen. Der wird doch nicht zu spät sein. We would never think anything that bad about the bridegroom. So etwas Schlechtes würden wir doch den Bräutigam nicht denken. So 5 of them did something that seemed to be maybe unpleasing, and they went and bought extra oil just in case the bridegroom was late. Und 5 von ihnen taten etwas, was scheinbar nicht so gefällig wäre. Sie hatten ein bisschen extra Öl genommen. And für den they Fall went, das. They went all the way and they bought it. Und sie gingen die ganze Strecke, sie kauften es. And the bridegroom was late. Und was geschah? Der Bräutigam war tatsächlich and spät. And when he came, who was he pleased with and who was he not pleased with? Aber als er kam, mit wem hatte er seinen Gefallen und mit wem nicht? I'm so sorry I'm late. Es tut mir so leid, ich bin zu spät. But you know what bothers me? Wisst ihr, was mich Is that ärgert? You guys thought I was going to be late. Dass ihr gedacht habt, dass ich spät sein And würde. You bought extra oil. That... Und ihr habt extra noch Öl gekauft. Why did you do that? Warum habt ihr das gemacht? How does God think? We need to think how God thinks. Wie denkt Gott? Wir müssen so denken, wie Gott denkt. His ways are higher than our ways. Seine Wege sind höher als unsere And Wege. Oftentimes what we think is pleasing God is not pleasing God. Und oftmals, was wir denken, was Gott gefällig wäre, ist überhaupt nicht Gott People gefällig. Who crucified Christ, die Menschen, die Christus gekreuzigt haben, thought they were doing God a favor. Sie haben gedacht, dass sie Gott einen Gefallen tun. And Jesus said in John chapter 16, und Jesus sagte in Johannes Kapitel 16, to his disciples, they will kill you. Er sagte, sie werden euch umbringen. And they will believe that they are pleasing God. Und sie werden denken, dass damit Gott gefallen. Sometimes Christians, you know, they dress really drabby and really they don't wear colors because they think it's so unspiritual. Manchmal kleiden sich Christen so ein bisschen, naja, runtergekommen, irgendwie so ein bisschen lahm halt. There's nothing wrong with wearing clothes that are drabby if you like it. Ja, wenn du solche Kleider mögst, ist ein bisschen. If you like it, if you like it. wenn du es magst. But because you think it makes you more spiritual is something strange. Aber wenn du dann denkst, right? dass dich das geistlicher machte, and das ist seltsam. When we all stand before God one day, wenn wir alle eines Tages vor Gott stehen, it will all be about what we did that was or was not pleasing to God. Und es wird genau darum gehen, was wir da gemacht haben, ob es Gott gefallen hat oder nicht. And I think we will be kind of surprised that some of the things we thought were pleasing God actually did not. Und es könnte sein, dass da einige Überraschungen gibt, dass einige Dinge, von denen wir dachten, es doch Gott gefallen müssten, überhaupt nicht Gott gefielen. When we sin, does it please God? Wenn wir sündigen, gefällt das Gott? No. Sicher nicht. When we ask for forgiveness, does it please God? Wenn wir Gott um Vergebung bitten, gefällt das Gott? Yes. Ja, sicher. When we ask God for forgiveness again, does it please him? Wenn wir Gott wieder um Vergebung bitten, yes. Gefällt es How ihm? Many times ja. can we ask God for forgiveness? Und wie oft können wir darum bitten? We can keep coming and keep coming. Wir können immer und immer und immer wieder kommen. When we withdraw from God and go punish ourselves, wenn wir uns von Gott zurückziehen und anfangen uns selbst zu bestrafen, does that please him? Gefällt das ihm? No. Nein. When we come into situations and we don't believe that God's going to do miracles for us. Wenn wir in eine Situation hineingeraten, aber nicht glauben, dass Gott Wunder in der Situation tut. And in Hebrews chapter 10 we turn away. Und in Hebräer Kapitel 10 wir wenden uns ab. It says God is not pleased. Dann heißt es, Gott gefällt nicht. And we can do a lot of things that we just think, well, maybe he's impressed with this and he's not. Und wir können eine Menge Dinge tun, von denen wir glauben, dass er irgendwie davon beeindruckt wäre, aber es ist überhaupt nicht so. What pleases God is not something we can just assume we know. Was Gott gefällt, ist nicht einfach, dass wir das annehmen könnten, wir wissen es. Okay, let's go back to the screen. Okay, verse 2. And walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. The New Living Translation translates walk in love as live a life filled with love. Die andere Übersetzung sagt, lebt ein Leben, was gefüllt ist mit Liebe. And holiness is living out a life. Heiligkeit ist ein Leben auszuleben. On purpose. Mit Absicht. By grace. Durch Gnade. Every day. Jeden Tag. In little ways. In kleinen Handlungen. To please God. Um damit Gott zu gefallen. Remembering that little victories will build momentum. Erinnert euch daran, kleine Siege, die bauen diesen Schwung auf. Let's go further. Verse 3. But immorality and any impurity or greed must not even be named among you, as is proper among saints. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. The word saints comes from the word holy. Das Wort Heilige kommt aus dem Wort heilig. As we see in the Elberfelder. Wir können es in der Elberfelder sehen. Now these three are powerful categories. Diese drei Kategorien sind sehr mächtig. And he's going to use them again. Und er wird sie wieder verwenden. Immorality. Unzucht. Having sex with someone I should not be having sex with. Sex mit jemandem zu haben, mit dem ich keinen Sex haben sollte. Or anything that has to do with sex that's just not right. Also alles, was mit Sex zu tun hat, was nicht recht ist. Immorality. Okay, Unzucht. Let's go to the third one, greed. Nehmen wir das dritte, Habsucht. I like the German word, Habsucht. Habsucht. Like a addiction to have, right? Ein regelrechte Sucht, etwas haben zu wollen. Right? Defrauding people, cheating people. Dass man Leute betrügt, um an etwas zu gelangen. There should not even be a mention among God's people of violating someone sexually. Das sollte nicht mehr unter Gottes Volk irgendwie genannt werden, dass man irgendwie sexuell jemanden verletzt oder Dinge übertritt. Or violating someone materially. Oder dass man jemanden irgendwie materiell bevorteilt. And then you have this word in between, which is impurity. Und dann gibt es das Wort dazwischen, das Wort, den Begriff Unreinheit. But the German is closer. Uncleanness is actually the word. Das Wort ist Unreinheit. To be unclean. What does it mean to be unclean? Und was bedeutet das, unrein zu sein? This is the same word that is used of the demons that Jesus was casting out. Und das ist das gleiche Wort, was von den Dämonen über die Dämonen für die Dämonen verwendet wurde. And I thought about this for a couple of days. Und ich habe einige Tage darüber nachgedacht. I read all the verses in the New Testament unclean. Und ich habe alle Verse mir angeschaut über Unreinheit. And I was just comparing them all. Und ich habe es mir einfach versucht. Trying to find something that we could grab onto, that we could easily recognize. Und ich versuchte etwas zu finden, was wir uns einfach ergreifen können, auf das wir es ganz einfach erkennen können. That we could beware of. Auf das wir darauf achten. I mean, it's pretty easy to recognize an immoral person. Es ist ja leicht, eine unzüchtige Person zu kennen. Also maybe the things they say or the things they want to do. Vielleicht eine Dinge, die sie da sagen oder tun wollen. A greedy person. Oder eine habsüchtige Person. When someone starts to cheat, people, it gets around. Wenn jemand da anfängt, Leute zu betrügen, irgendwie spricht sich das rum. But an unclean person, aber eine Person, die just unrein ist. Very quickly, here's my definition. Hier kommt meine Definition dafür. A person who, how did I define it? Eine Person. It's a person who is a bad influence. Eine Person, die ein schlechter Einfluss ist. It's a bad influence. Ein schlechter Einfluss. It's like you have a teenage girl. She's your daughter. Eine jugendliches Mädchen. She's doing great. Es geht ihr super. Suddenly she has a new friend in school. Plötzlich hat sie einen neuen Freund in der Schule. And her life just goes downhill. Oder auch Freundin. Und plötzlich geht das Leben so runter. Unclean. It's unrein. It's to be contagious. Dass irgendwie, dass man verseucht. Like it's a person that you come in contact with, and they just infect you. They poison you. Die Person ist irgendwie wie eine Seuche. Du kommst mit ihr in Kontakt und sofort bist du infiziert. Through what they say, durch das, was sie sagen, through their attitude, durch ihre Einstellung, through their values, durch ihre Werte. It's just bad news. Durch ihre Werte. Das sind aber schlechte Nachrichten, die sie verbreiten. There may be people here tonight that are not here, who could have been here, but have come in contact with someone who was unclean. Und vielleicht gibt es den Fall auch heute Abend, dass Leute hier hätten sein können, weil sie irgendwie in Kontakt mit Leuten gekommen sind, die unrein sind, sind sie nicht da. You know, someone disappears from the church. Jemand erscheint in der Gemeinde. Who was so faithful. Eine Person, die doch so treu war. And you find out months later they're living with somebody. Und Monate später findest du heraus, sie leben mit jemandem zusammen. Like someone just came in and just swept them away from what they knew was right. Jemand trat irgendwie in ihr Leben rein und hat sie einfach weggezogen von dem, was recht ist. This middle category is a wide category. Und dieser mittlere Begriff der Unreinheit ist ein sehr weiter Begriff. The word any or alle is in there. Any impurity. Jede Form der Unreinheit ist sehr weit gefasst. Just bad influence. Einfach schlechter Einfluss. Right? First Corinthians 15:33. 1. Korinther Kapitel 15 Vers 33. Bad company corrupts good morals. Schlechte Gesellschaft verdirbt die Sitten. Be careful who you make your close friends. Seid sehr achtsam, wen ihr einfach als enge Freunde euch da anlacht. We want to accept everyone and embrace people. Wir wollen alle einfach annehmen und sie auch umarmen als Gemeinde. But we accept them to influence them. Wir nehmen sie doch an, um einfach einen positiven Einfluss auf sie auszuüben. To be in their life, but not to become like them. Let them become like us. Um in ihrem Leben zu sein, aber nicht, damit wir werden wie sie, sondern damit sie werden wie wir im positiven Sinne. Next gesprochen. Verse. Let's go further. And there must be no filthiness or silly talk or coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber für Danksagung sein. Okay, let's go further. Verse 5. For this you know with certainty that no immoral, impure, or covetous person who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. So people who make this their God, Menschen, die das zu ihrem Gott machen, have no inheritance in the kingdom of God. Haben kein Erbteil im Reich Gottes. Let no one deceive you with empty words. Niemand verführe euch mit leeren Worten. New Living Translation, don't be fooled by those who try to excuse these sins. Lasst euch nicht zum Narren machen von denen, die diese Sünden entschuldigen. Next verse. For because of these things the wrath of God comes on the sons of disobedience. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Verse 7, therefore do not be partakers with them. Deswegen seid also nicht ihre Mitteilhaber. It happens. We as dearly loved children, wir als vielst geliebte Kinder, are tempted to be partakers in a lifestyle that's contrary to God. Wir sind versucht, da Teilhaber zu sein an einem Lebensstil, der Gott überhaupt nicht gefällig ist. And it's not pleasing to God. Und es gefällt Gott nicht. Let's go further. For you were formerly light. Denn einst wart ihr Licht. But now you are light in the Lord. Entschuldigung, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Walk as children of light. Wandelt als Kinder des Lichts. Verse 10. Trying to learn what is pleasing to the Lord. Indem ihr versucht zu lernen, was dem Herrn wohlgefällig ist. And that's our thought for tonight. Und das ist unser Gedanke für heute Abend. Trying to learn what's pleasing to God. Lass uns das versuchen zu lernen. Lass uns das prüfen zu lernen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Sometimes it's not so easy to know what is pleasing to God. Manchmal ist es nicht so einfach zu wissen, was Gott wohlgefällig ist. You're at work. Du bist am Arbeitsplatz. You're being paid to do your job. Du wirst dafür bezahlt, dass du deine Arbeit verrichtest. And then you have an opportunity to talk with the guy working next to you about God. Aber da gibt es eine Gelegenheit, vielleicht mit jemandem neben dir über Gott zu sprechen. Is it pleasing to God? Wird das jetzt Gott wohlgefällig sein? To share Christ with someone while you're being paid to do something else? Das mit Christus versucht weiterzugeben in einem Moment, wo ich doch für etwas anderes bezahlt werde? Have to really think that one through. Und das muss ich wirklich durchdenken. It would be better to say, es wäre besser zu sagen, can we continue this conversation during lunch? Können wir das Gespräch fortführen? Vielleicht während der Mittagspause? Because I don't think it would be pleasing to God. Denn ich glaube, also hier in diesem Moment würde es vielleicht Gott nicht gefallen. As noble as it might seem. So achtsam und nobel es erscheinen mag. How about reading your Bible while you should be working? Oder wie wäre es damit, dass du eine Bibel liest, während du eigentlich arbeiten solltest? Is that pleasing to God? Gefällt das Gott? How about leaving work early to go to a Bible study? Wie wäre es damit, dass man also eher von der Arbeit weggeht, um zu einer Bibelrunde zu gehen? When you're being paid to stay. Obwohl noch eine dafür bezahlt wird, dass du bleibst. But it's Sunday night, so you want to leave early and get to church. Aber es ist ja Sonntagabend und möchtest einfach eher gehen, um in die Gemeinde zu kommen. How about in Luke chapter 10, when there was a person on the way? Wie war das mit Lukas Kapitel 10? Da war eine Person auf dem Weg. The way to Jericho. Auf dem Weg nach Jericho. But the religious people had to hurry because they had to go serve God in the temple. Die religiösen Leute, die Priester, sie müssen sich ja beeilen, sie müssen ja Gott im Tempel dienen. So they thought, we have no time. Und dann haben wir keine Zeit dafür. We have to go serve God. Wir müssen jetzt gehen, Gott dienen. Right, we always have to think through what is really pleasing to God here. Wir müssen immer das einfach durchdenken, was in der Situation wird Gott gefallen. We want to be trying to learn what is pleasing to the Lord. Wir wollen versuchen zu lernen, wir wollen versuchen zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Why? Warum? Because it honors our Father. Weil es unseren Vater ehrt. It honors God. Weil es Gott ehrt. And God wants to bless us. Und Gott möchte ja uns segnen. God is blessed to bless. Gott ist darin gesegnet, wenn er segnen it kann. It pleases God to pour out a blessing. Es gefällt Gott, einen Segen auszuschütten. Let's go to the next slide. Now look at these different versions. Schaut euch mal diese verschiedenen Versionen an. The New American Standard says trying to learn to please God. Versucht es zu lernen, Gott zu gefallen. In Elberfelder. Right? Elberfelder sagt, to prove it. Wir müssen es prüfen. In the New Living Translation. New Living Translation. Carefully determine what pleases God. Das sorgfältig bestimmen, was Gott gefällt. In the Neues Leben, findet heraus, right? Find it. Ja. Find out. Find out. Findet heraus. In the Message Version, figure out what pleases God. Ja, findet das heraus. Untersucht es. And in the Amplified, try to learn in your experience what pleases God. Versucht es zu lernen aus eurer praktischen Erfahrung, aus dem Erleben heraus. Let's go a little further. Do not participate in unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them. und habe nichts gemeint mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. When we live a life that pleases God, we're going to come into conflict with darkness. Wenn wir ein Leben leben, was Gott wohlgefällig ist, dann werden wir auch einen Konflikt haben mit der Finsternis. We're going to come into conflict with people who live lives that don't please God. Wir werden in Konflikt geraten mit Menschen, die ein Leben leben, was Gott nicht gefällig ist. And we're going to be tempted to participate with them to keep whatever it is, the friendship or the relationship. Aber wir werden versucht sein, irgendwie da mit ihnen uns zusammenzutun, vielleicht um eine Freundschaft zu erhalten. But it says, don't participate, but rather expose it. Aber da heißt es, hab nichts mit ihnen gemein, sondern da tust eher bloßstellen. And this is where it takes courage. Und da braucht es diesen Mut. Let's go further. Verse 12. For it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Next verse. Verse 14. For this reason it says, awake sleeper and rise from the dead and Christ will shine on you. Und deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Do you know who that's speaking of? Weißt du, von wem das da spricht? Those are the people that you're in conflict with. Das sind die Menschen, mit denen du da in einem Konflikt stehst. Those are the people at work who are looking at your life. Da sind die Menschen vielleicht am Arbeitsplatz, die dein Leben beobachten. Because our life is different. Weil unser Leben anders ist. They don't look at it as he's, well, what a holy life. Die schauen dann nicht, sagen ja, na, was für ein heiliges Leben. They just look at it, it's different. Die sehen einfach nur, it's a different life. Like, das ist irgendwie anders. Caleb had a different spirit. Caleb hat dann einen ganz anderen Geist. And Christ shines through us. Und es ist Christus, der durch uns scheint. These people are awakened from the sleep of death. Diese Menschen werden auferweckt von ihrem Schlaf des Todes. As Christ shines on them. In dem Moment, wo ja Christus einfach sie anstrahlt. But the key here is through our life that we live to please God. Einfach durch unser Leben, was wir leben, um Gott zu gefallen. God calls them to awaken from the dead. Gott beruft sie, dass sie auferstehen von dem Toten. One of the girls that we saw last week on getting baptized. Letzte Woche haben wir da eins der jungen Mädchen gesehen, hat sich taufen lassen. She's the mentoree of Hilke Rüthner at the Borg Theater. Eine der jungen Frauen, sie wird von der Hilke Rüthner gementort. And Hilke just led her right to Christ. Und Hilke hat sie zu Christus geführt. Just took time out. Hat sie ein bisschen Zeit genommen. And just led her to the Lord. Und hat sie zum Herrn geführt. Just shine the light right into her life. Hat einfach das Licht einfach in ihr Leben hineinleuchten lassen. And a few weeks later, she went and got baptized. Just incredible. Nur kurze Zeit später hat sie sich taufen lassen. Okay, next verse. Verse 15. Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. Seht nun genau zu, wie er wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. And the Amplified says, live purposefully and worthily and accurately. Lebt einfach voller Absicht und mit vollem Wert und mit Genauigkeit im Handeln. Making the most of your time because the days are evil. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. And this is where we'll begin the close. Und jetzt werden wir langsam abschließen. Look at the next one. Making the most of your time. Kauft die rechte Zeit aus. In the New Living Translation it says, make the most of every opportunity. Mach das meiste aus jeder Gelegenheit. The Neues Leben, right, says, yeah. Nutzt jede Gelegenheit, neues Leben. Look at the King James because it parallels the Elberfelder. In der King James, die ist parallel zu Elberfelder. It uses the word redeeming the time. Da wird der Begriff verwendet, kauft die Zeit aus. Which is the same word that's used that Jesus redeemed us. Das ist das gleiche Wort, das heißt erlöst regelrecht die Zeit, das gleiche Wort wie Jesus verwendet. It means to ransom. Das bedeutet etwas, right? Zu erlösen. Where we were kidnapped by the devil and God gave a ransom to buy us back. Wir kidnapped worden vom Teufel und Gott hat eine Lösegeld gegeben, um es zurückzukaufen. He gave Jesus Christ as the ransom for us. Er gab Jesus Christus als Lösegeld für uns. When someone wants a ransom for someone you love. wenn jemand ein Lösegeld haben möchte für jemanden, den du liebst, because they took them, you do whatever it takes. Weil sie genommen haben, dann wirst du alles tun, was es auch nur braucht. And through sin, the devil brought death into the world and separation from God. Durch die Sünde hat Gott den Tod in die Welt hat der Teufel den Tod in die Welt eingeführt und damit die Trennung von Gott. And God did whatever it took. Aber Gott hat einfach das getan, was auch immer nur nötig war. He gave his son to be crucified for us. Er hat das Äußerste gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben, der gekreuzigt wurde, to buy us back. Um uns zurückzukaufen. Now Paul uses the same word. Paulus verwendet das gleiche Wort. And says buy the time. Er löst die Zeit. Buy the time. Kauft die Zeit aus. Next slide. And this is our conclusion here. Okay, jetzt kommen wir zum Abschluss. Whatever it takes, make the most of every opportunity you have in your life to figure out ways to please God. Was auch immer dazu notwendig ist, macht das meiste aus jeder Gelegenheit, die ihr in eurem Leben vorfindet, um herauszufinden, was Gott gefällig ist. Let's try that again. Whatever it takes, make the most of every opportunity you have in your life to figure out ways to please God. Was auch immer notwendig ist, macht das meiste aus jeder Gelegenheit, die ihr in eurem Leben vorfindet, um die Möglichkeiten herauszufinden, in denen ihr Gott gefallen könnt. Because the opportunities we have each day to shine His light to others through simple but purposed acts of love will never repeat themselves ever again. Deswegen, weil die Gelegenheiten, die wir jeden Tag haben, um sein Licht auf andere scheinen zu lassen, durch einfache, bezweckte Handlungen der Liebe, sich nie wiederholen werden in unserem Leben. And that's why we need to buy it. Und deshalb müssen wir sie auskaufen. We need to see every day as an opportunity. Wir müssen jeden Tag als Gelegenheit ansehen, we need to take full advantage of. Den wir voll und ganz ausnutzen. Because we'll never have those days again. Denn diese Tage werden nicht wiederkommen. I purpose to call my mother every 2 or 3 days. Ich habe es jetzt bezweckt, meine Mutter alle 2-3 Tage anzurufen. You know why? Wisst ihr warum? Because I'm not going to have those days again. Weil ich diese Tage nicht wieder haben werde. When my mom is gone, my mom is gone. Wenn meine Mutter dann dahin geschieden ist, dann ist sie dahin. Now is the time. Jetzt ist die Zeit. If there's something that God's putting on your heart, do it now. Wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, mach es jetzt. Ask God, God, what is it that I could do that would please you, that wouldn't be so difficult? Bitte einfach Gott, was ist das, was dir gefallen würde, was einfach in meiner Reichweite liegt, was nicht zu schwer ist? I was just looking in the last 2 minutes. I was looking at the Ten Commandments last night. Gestern Abend habe ich mir die 10 Gebote angeschaut. And I went through the 10 Commandments and I just asked myself some questions. Ich ging durch die 10 Gebote und habe mir dann ein paar Fragen dazu gestellt. Have no other God before you, first commandment. Erstes Gebot, hab keinen anderen Gott. Who is my God? Is Wer my ist mein question. Gott? Who is my God? It's Jesus Christ, it's God the Father. Wer ist mein Gott? Es ist Jesus Christus, es ist Gott der Vater. Very easy to answer. But have no idols, commandment 2. Gebot Nummer 2, habe keine Götzen. So I ask myself the question, who am I living for? Ich stelle mir die Frage, also wofür lebe ich eigentlich? Für wen? What am I living for? Wofür und für wen? Am I living to please God? Lebe ich, um einfach nur Gott zu gefallen? Third commandment, do not take his name in vain. Ein drittes Gebot, nenne seinen Namen nicht umsonst. What am I really believing? Für Unnützes aus, was glaube ich wirklich? Is my Christianity just words or do I really believe it? Ist mein Christentum einfach nur leere Worte oder glaube ich auch, was ich da sage? Is it just words or is it really my heart? Sind es nur Worte oder ist es wirklich mein Herz? Jesus said, you worship me with your lips, but your heart is far away. Jesus sagt, du bekennst mich mit deinen Lippen oder betest mich mit deinen Lippen an, aber dein Herz ist weit weg. Father, is the life that I lead pleasing to you? Vater, das Leben, was ich da führe, ist es dir wohlgefällig? Father, is my form of worship pleasing to you? Die Art der Anbetung vor dir, keep ist die dir wohlgefällig? Keep the Sabbath. Halte den Sabbat. Do I take time to rest and reflect? Nehme ich mir Zeit, einfach zur Ruhe zu kommen, einfach ein bisschen nachzusinnen. Honor your parents. Ehre deine Eltern. The question, who can correct me? Wer kann mich korrigieren? Frage. It's an issue of accountability. Who do you have in your life that can correct you? Wen hast du in deinem Leben, Welche Person kann ich korrigieren? Or are you just an uncorrectable person accountable to nobody? Oder bist du eine Person, die einfach nicht korrigierbar ist, die niemanden verantwortlich sein möchte? Don't murder. Töte nicht. Ask myself the question, what injustice am I standing against in the world? In welchem Unrecht mag ich mich entgegenstellen in der Welt? Does it please God if I live a life and never stand against some kind of injustice? Ist es Gott gefällig, wenn ich ein Leben einfach lebe, ohne jemals gegen irgendein Unrecht mich dagegen gestellt zu haben? Don't commit adultery. Begehe keinen Ehebruch. How pure are my thought life? Wie rein ist mein Gedankenleben? How pure is my thought life? Wie rein ist meine Gedankenleben? Don't steal. Stehle nicht. Am I a generous person? Bin ich eine großzügige Person? Don't bear false witness. Gebe kein falsches Zeugnis ab. How trustworthy are the things that I say? Wie vertrauenswürdig sind die Dinge, die ich sage? Do they please God? Sind sie Gott wohlgefällig? And the last one, don't covet. Und das letzte, sei nicht habsüchtig. How thankful am I for all that I have? Wie dankbar bin ich für alles, was ich habe? Is my level of thankfulness something that would please God? Ist der das Maß meiner Dankbarkeit etwas, was Gott gefällt? We can ask ourselves questions. Und so können wir uns diese Fragen stellen. And we can stir ourselves up. Und wir können stir us up. Oh, wir können uns das selber anfachen in diesen Dingen. You know, I came to Austria because I wanted to live a life that would make a difference. Ich bin nach Österreich gekommen, weil ich ein Leben leben wollte, was einen Unterschied ausmacht. There's enough churches in America. Es gibt genügend Gemeinden in Amerika. And being an Austrian now. Und da ich jetzt in Österreich bin, I just don't want to stand before God one day. Ich möchte nicht einmal eines Tages vor Gott stehen. And having not done anything for the third world. Und dann einfach nichts getan zu haben für die dritte Welt. So we're going to Liberia again in January. Wir werden im Januar nach Liberia fahren. Not because I like going to Liberia. Nicht unbedingt, weil ich jetzt unbedingt dort It is just so incredibly hot there. Es ist so unglaublich heiß dort. But aber to make a difference, um einen Unterschied zu machen, on purpose, und zwar das zu bezwecken, because I just know that it pleases God. Einfach weil ich weiß, dass es Gott gefällig ist. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, you love us so dearly. Du liebst uns so sehr. We could never imagine, wir können uns das einfach nie vorstellen, what the smile on your face is going to look like. Wie das Lächeln auf deinem Gesicht ausschaut. The first time we see each other eye to eye. Und das erste Mal, wenn wir uns begegnen, Auge zu Auge. We are going to be melted in your love. Wir werden einfach zerschmelzen. Consumed by your love. Völlig verzerrt sein von deiner Liebe. And then we will stand before you. Und dann werden wir vor dir stehen. And we will review our lives. Und dann werden wir gemeinsam das Leben durchgehen, was wir And our lives will be examined by the eyes of love. Und unser Leben wird geprüft werden durch die Augen der Liebe. And what we wouldn't do to come back. Und was würden wir da nicht tun wollen, um zurückzukommen? To do it all over again. Um es noch einmal machen zu können, es besser zu machen. But it's too late. Aber zu spät. We'll never have the opportunity again. Diese Gelegenheit wird sich nie wieder einstellen. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend You've hier. Never received Christ into your life. Und du hast noch nie Christus in dein Leben aufgenommen. You might not ever have the opportunity again. Und vielleicht hast du diese Gelegenheit nie wieder. You could die tonight. Du könntest heute Abend sterben. God loves you. Gott liebt dich. He wants to come into your life. Er möchte in dein Leben hineinkommen. Receive his love. Empfange seine Liebe. Through a simple prayer. Durch ein einfaches Gebet. Pray with me. Bete mit mir. God, Gott, forgive me. Vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Say those words quietly. Sprich es leise aus. God, forgive me. Gott, vergib mir. Because of Jesus. Wegen Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Love me. Liebe mich. Fill me. Fülle mich. Give me eternal life. Gib mir ewiges Leben. I want to be with you. Ich möchte mit dir sein. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. And for the church. Und für die Gemeinde. Lord, we want to see you do great things in our church. Ja, wir wollen einfach sehen, dass du großartige Dinge tust in unserer Gemeinde. In the city. In der Stadt. In the country. Im Land. In this world. Und in dieser Welt. We want to be a holy people. Und wir wollen ein heiliges Volk who sein, live to please you. Ein Volk, was es einfach lebt und dir zu gefallen. On purpose. Und das mit Absicht. By grace. Durch Gnade. Every day. Jeden Tag. In little ways. Und selbst in den kleinsten Details. We thank you. Wir danken dir in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.